Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. In diesem Herbst kam niemand an den Grusel-Clowns oder Horror-Clowns vorbei. Wie viele gruselige Trends kam dieser aus Amerika? Die beiden Amerika-Fans Fischer und Göbel sagen Danke. Eine Sendung über Grusel-Clowns und sie beginnt mit einem Kollegen, einem Lyriker in Leipzig wohnend, Andreas Hehle. Bye bye Amerika. Jetzt klotz nicht so verbiestert, jetzt bist halt auch du Vergangenheit. Klopf dir lieber auf die Schulter und sag, es war eine schöne Zeit. So, jetzt geh erst mal zum Doktor für die Psyche und den Leib. Ein paar Jahre so am Tropf zu hängen, ist auch ein netter Zeitvertreib. Bye bye Amerika, wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu geliftet, zu fett, zu alt. Hirn und Geldbeutel sind leer. Bye bye Amerika, geh dir selber mal auf den Keks. Es ist mir egal, wer dich gerade bescheißt. Wir sind noch selber zu uns unterwegs. Spiel du am Genmais, wir am Phallus. Rate mal, was geiler ist. Pöbel mit Putin gegen Schwule. Doch verschon uns mit diesem Mist. Nimm dein Öl, nimm deine Waffen und deine Popstars mit ins Bett. Und ein paar Pornos zum Begaffen. Tja, wärst du jung, hättest du es jetzt nett. Bye bye Amerika, wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu geliftet, zu fett, zu alt. Hirn und Geldbeutel sind leer. Bye bye Amerika, geh dir mal selber auf den Keks. Es ist mir egal, wer dich gerade bescheißt. Wir sind noch selber zu uns unterwegs. Deine Neurosen sind gewuchert, wie deine Macht und auch dein Wahn. Kannst nicht mehr lieben, kannst nichts gönnen. Ich gönn dir deine letzte Bahn. Bei dir sind so viele geile Typen mit richtig gutem Rock'n'Roll im Arsch. Vielleicht sind's für dich die besten Ärzte, vielleicht blasen die dir mal den Marsch. Bye bye Amerika, wir brauchen dich nicht mehr. Du bist zu geliftet, zu fett, zu alt. Hirn und Geldbeutel sind leer. Bye bye Amerika, geh dir mal selber auf den Sack. Es ist mir egal, wer dich gerade bescheißt, ob Donald Trump oder Hillary Duck. So, und jetzt wissen wir auch, es ist nicht die Wall Street Hexe geworden, sondern der Grusel-Clown. Tolle Maske, Donald, und Glückwunsch zum Wahlsieg. Du bist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Und hier ist Lou Reed. They tied his arms behind his back to teach him how to swim. They put blood in his coffin and milk in his gym. They stood over the soldier in the midst of the swamp. There was war in his body and it caused his brain to holler. Make the sacrifice, mutilate my face. If you need someone to kill, I'm a man without a will. Wash the razor in the rain. Let me luxuriate in pain. Police don't set me free. That means a lot to me. The pain was lean and it made him scream. He knew it was alive. He put a pin through the nipples on his chest. He thought he was the same. I made love to my mother, killed my father and my brother. What am I to do? When the sin goes to forest like a runaway car, he cannot be controlled. Spit upon his face and scream, there's nowhere to put his name. This is the play you're thinking you are in. What will you say? Take the blue mask down from my face and look me in the eye. I get a thrill from punishment. I've always been that way. I love and despise repentance. You are permanently stained. Your weakness buys indifference. smashing in the streets. Dirt is what you are and clean is what you're not. You deserve to be sound like bait. Make the sacrifice, take it all the way. There's no rope high enough to stop this desperate day. Don't take death away. Cut the finger at the joint. Cut the stallion at his mount and stuff it in his mouth. Mask. In diesem Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel geht es um Grusel und andere Clowns sowie verwandte Typen. Eine Stunde lang Kulturprogramm pur hier auf Radio Marabu. Und jetzt stirbt er schon, der Clown, Death of a Clown, Dave Davis. Crack. Um Grusel und andere Clowns geht es hier im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel heute. Wir dürfen einen ganz wichtigen Typen nicht vergessen, den Format Radio Clown. Fischer und Göbel haben diese Rolle öfter schon selbst gespielt und ich denke, wir haben es noch drauf. Also, liebe Hörer, die größten Hits der 60er hier auf ADR1, jetzt mit Manfred Mann, haha, Set the Clown. Und Frank, ich häng gleich Smokey Robinson dran. Was für ein lang nicht mehr gehörter Track, Tears of a Clown. Ha ha, said the clown. Has the king lost his crown? Is the knight being tied on romance? Ha ha, said the clown. Is it bringing you down that you've lost your chance? Feeling low, got to go. See a show in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In a world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drums. Faster now, sweating brow, I'm all fingers and thumbs. Wonder why. Tied on romance. Ha ha, said the clown. Smokey Robinson im Clowns Flashback mit Fischer und Göbel und Format Radio Gruselclowns brauchen natürlich auch Nachrichten. Genau, Gruselclown-Nachrichten, die kommen jetzt. Die Industrie- und Handelskammern der ostdunkeldeutschen Bundesländer haben sich darauf verständigt, Gruselclowns keine Zuschüsse zur Unternehmensgründung zu gewähren. In Hamburg haben Gruselclowns in Wolf-Biermann-Kostüm Passanten mit politischen Liedern erschreckt. Russland verbietet Ehen von Gruselclowns. In Köln hat sich ein Verein nordafrikanischer Gruselclowns gegründet. Stefan König, Autor bekannter Horrorliteratur, möchte in Zukunft auf Schocks verzichten und sich der Liebesliteratur zuwenden. Das ZDF bietet einen Vertrag als Drehbuchschreiber. Thomas Gottschalk kehrt ins Radio zurück. Bayern 1 bot ihm eine Sendung an, unter der Voraussetzung, dass er nicht im Clownskostüm auftritt. Wetter und Verkehr gleich und hier im Gruselclown-Format Radio Judy Collins, send in the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Isn't it? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stop opening, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my light, no one is there. Don't you love fuss? My fault, I feel. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, there he Collins sent in the Clowns. Und jetzt im Grusel-Clown-Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Wetter und Verkehr. Zum Wetter. Es sind vermehrt Niederschläge zu erwarten. Kamelle werden erwartet. Zum Verkehr. Auf der A3 zwischen Frankfurt und Köln kommen seit dem 11.11. um 11.11 Uhr mehrere Grusel-Clowns entgegen. Im Bereich Frankfurt-Berger Straße hat sich ein 83-jähriger Gruselclown verirrt. Er ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen, sachdienliche Hinweise nimmt jede örtliche Polizeidienststelle entgegen. Danke Fischer für das Wetter und hier Ralph McTell, Clown. The lights have gone dim and the people are gone. And Clown goes back into his caravan, hangs up his smile on a hook by the door, and lets his ragged coat slip to the floor. With the sound of the children's laughter still ringing in his ears, laughing 'cause they're happy, they laugh to hide their fears. Clown loves the children, for like him they feel. The world does not exist tonight, and only the circus is real. As real as the elephants that trumpet in the ring, real like the trapeze's swing, real like the man who eats real fire, real like the lady on the high wire. Identity gone. Clown peeps through the windows of his caravan. From the trees on the common, the town looks so small. Clown puts on his coat, goes out the door. And the distant neon lights, they shine above the town. Looks almost like a circus, thinks Clown. And half with fear and half with delight, shivering, shaking, Clown stands laughing. Clown stands laughing. Clown is laughing at the night. Ralph McTell, Clown im Grusel-Clown-Flashback mit Fischer und Göbel. Und jetzt ein paar gelehrsame Sätze zur Geschichte des Clowns. Ja, der Clown ist ein Künstler, dessen primäre Kunst es ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Er kommt aus dem englischen Begriff der Bauerntölpel, entstand etwa im 16. Jahrhundert. Die Figur des Clowns entwickelt sich aus dem Zanni, den Dienerfiguren in der Commedia dell'arte. Im 16. Jahrhundert erschienen unter anderem auch der Harlekin, der Hanswurst, der Pierrot, da können wir an die erste Ausgabe der Mosaikhefte mit den Abrafaxen erinnern, in diesen tauchen derartige Spaßmacher auf. Aber nicht nur im Mosaik, sondern auch bei Shakespeare. Und als Shakespeare-Sender auf Radio Marabu sind wir da gut bedient. Othello, Wintermärchen zum Beispiel, aber wir haben noch mehr. Göbel. Der Clown bei Shakespeare ist ein Narr und der hat zum Beispiel in dem Stück Was ihr wollt das Schlusswort. Und als ich ein winzig Bübchen war, hopp heißer bei Regen und Wind, da machten zwei nur eben ein Paar, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Und als ich vertreten die Kinderschuh, hopp heißer bei Regen und Wind, da schloss man vor Dieben die Häuser zu, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Und als ich, ach, ein Weib tät freien, hopp heißer bei Regen und Wind, da wollte mir müßig gehen nicht gedeihen, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Und als der Wein mir steckt im Kopf, hopp heißer bei Regen und Wind, da war ich ein armer, betrunkener Tropf, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Die Welt steht schon eine hübsche Weile, hopp heißer bei Regen und Wind, doch das Stück ist nun aus und ich wünsch euch viel Heil und dass es euch künftig so gefallen mag. Die ersten großen Vorläufer der heutigen Clowns waren Pantomime-Künstler Anfang des 19. Jahrhunderts in London. Sie standen damals noch nicht mit dem Zirkus in Zusammenhang. Entwickelt wurde der Zirkusclown vom Zirkus Renz. Ein berühmter Clown, auch oft im Zirkus aufgetreten, war der Schauspieler Heinz Rühmann. Wir hören ihn jetzt mit dem Titel der Clown. Als Kind, da hat er schon getanzt auf dem Seil. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er ist auf dem Pony geritten, wie ein Pfeil. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er wollte alle Menschen immer lachen machen. Und machte er selber auch ein trauriges Gesicht. Er konnte auch die komischsten Sachen machen, aber selber gelacht hat er nicht. Der Clown war immer lustig anzuschauen, doch keinen ließ der Clown in sein Herz hineinschauen. Dann trieb ihn das Leben hinaus in die Welt. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Sein Zuhause, seine Heimat, das war das Zirkuszelt. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Er stand im Scheinwerferlicht und das Publikum lachte. Er lebte von Flitter, von Glanz und Applaus. Doch je schneller er die große Karriere machte, umso einsamer saß in ihm aus. Der Clown war immer lustig anzuschauen. Doch keinen ließ der Clown in sein Herz. Er wurde alt und dann ging's nicht mehr so. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Seine Füße wurden kalt und er fror im Trikot. Hoppla hopp, hoppla hopp, hoppla hopp. Und hinter ihm liegt nun ein langes Leben. Bald wird sie verstummt sein, die Zirkusmelodie. Er hat Millionen das Lachen gegeben, aber selber gelacht hat er nie. Der Clown war immer lustig anzuschauen, doch keinen ließ in sein Herz hineinschauen. Der Clown Heinz Rühmann im Gruselclown-Flashback mit Fischer und Göbel auf Radio Marabu. Ein berühmter Clown Anfang des 20. Jahrhunderts war der Schweizer Clown Grock. Grock kennen wir nur als Getränk. Außerdem Charlie Rivel und später Charlie Chaplin, auf den werden wir später in dieser Sendung noch zurückkommen. Jetzt erstmal Liz Assia und Oh mein Papa. Oh, ich könnte Ihnen so viel erzählen von meinem Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, hoppel, hoppel, hopp.

und dem Herrn Franzosen ist es ein Gesellschaftsspiel. In China ist man zart und seufzt dem Mondenschein. Und in Wien galant und wird intimer erst beim Wein. Doch wenn sich entwickelt dann der Dinge Lauf, kommen alle Menschen mit der Zeit darauf. Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Peter Alexander zum Fürchten, zum Gruseln. Es geht noch mehr, ein Lächeln, Jürgen Markus. Welche Waffe hat das Kind, gegen die wir wehlos sind? Ein Lächeln. Was sagt mehr als jedes Wort und weht alle Zweifel fort? Ein Lächeln. Was macht dich so bärenstark in der Straßenbahn im Park? Ein Lächeln. Was hat überall Gewicht und belastet dich doch nicht? Ein Lächeln. Denn unsere Welt, sie steht und fällt mit jedem Gesicht. Was ist stärker als Protest und verbindet Ost und West? Ein Lächeln. Was versteht auf jeden Fall man auch tief im Senegal? Ein Lächeln. Selbst im Krieg macht es den Feind dir sekundenlang zum Freund. Ein Lächeln. Mancher merkt es leider nicht, wie ihr Schweigemauern bricht. Ein Lächeln. Denn unsere Welt, sie steht und fällt mit jedem Gesicht. Was eröffnet jeden Tag und sagt dir, dass ich dich mag? Ein Lächeln. Was entwaffnet jeden Streit und schafft neue Verbundenheit? Ein Lächeln. Was ist wenig und doch viel und kommt immer an sein Ziel? Ein Lächeln. Was verbindet dich und mich und auch andere sicherlich? Ein Lächeln. Denn unsere Welt, sie steht und fällt mit deinem Gesicht. Was verlangt von dir kaum Kraft, wo es doch so vieles schafft? Ein Lächeln. Was ist völlig kostenlos, doch in seinem Wert zu groß? Ein Lächeln. Was baut Brücken dir im Nu und du brauchst nicht viel dazu? Ein Lächeln. Selbst bei dem, der selten spricht, klingt es schön wie ein Gedicht. Ein Lächeln. Denn unsere Welt, sie steht und fällt mit deinem Gesicht. Welche Waffe hat das Kind, gegen die wir wehlos sind? Ein Lächeln. Was sagt mehr als jedes Wort und weht alle Zweifel fort? Ein Lächeln. Was macht dich so bärenstark in der Straßenbahn im Park? Ein Lächeln. Was hat immer Gültigkeit über Raum hinweg und Zeit? Ein Lächeln. Im Gruselclown-Flashback mit Fischer und Göbel, Jürgen Markus, ein Lächeln. Das Urbild des Gruselclowns scheint mir die Figur des Pennywise aus dem Roman S von Stephen King zu sein. Und da gibt es ja diese berühmte Eingangsszene, wo der kleine Junge beim Regenwetter am Gullischacht steht, sein Papierboot ist darunter gesegelt, dann entdeckt er diese Figur. Pennywise trug einen weißen Seidenanzug mit orangefarbenen Knöpfen und eine helle, leuchtend blaue Krawatte flatterte vorn an ihm runter. An den Wänden hatte er große weiße Handschuhe, wie sie Mickey Mouse und Donald immer trugen. »Willst du einen Ballon? Ich habe rote und grüne und gelbe und blaue. Schweben sie?« »Schweben, oh ja, sie schweben und es gibt Zuckerwatte.« Georgie streckte seinen Arm aus. Der Clown packte ihn am Arm. Und George sah, wie das Gesicht des Clowns sich veränderte. Was er sah, war so fürchterlich, dass seine schlimmsten Fantasievorstellungen von dem Wesen im Keller dagegen nur süße Träume waren. Was er sah, brachte ihn schlagartig um den Verstand. »Sie schweben«, kreischte das Etwas im Gulli mit kichernder Stimme. Es hielt Georges Arm fest und George wurde in Richtung jener schrecklichen Dunkelheit gezogen, wo das Wasser schäumte und toste und heulte, und er begann irre in den weißen Herbsthimmel empor zu brüllen. »Sie schweben, Georgie, und du wirst hier unten mit mir schweben, wir werden zusammen schweben. Alles schwebt hier unten«, flüsterte die kichernde, modrige Stimme, und plötzlich war da ein rasender Schmerz, und dann wusste George nichts mehr. Jahrzehntelang fürchteten sich konservative Kulturpolitiker vor der Künstlerin Katja Epstein, der linkspopulistischen Künstlerin Katja Epstein, die wir jetzt hören werden mit »Wo sind die Clowns?« Bist du mein Mann? Ist es kein Traum? Ich such an dir einen Halt, du schwebst im Raum. Ein Spaß für Clowns. Ist es kein Scherz, ein Paar wie wir, mich auf das Schicksal herum, dich hält es hier, sag, wo sind die Clowns, ruf doch die Clowns, ich hab gesucht von Tür zu Tür. Jetzt weiß ich endlich, die eine, sie führt zu dir. Mein Auftritt war gut, ich erwarte Applaus. Nun spiele ich vor leerem Haus. Magst du keine Farce? Vielleicht liegt's an mir. Ich dachte, was mir gefällt, gefällt auch dir. Nun, wo sind die Clowns? Schnell ruf die Clowns, sie warten schon hier. Ist es kein Spaß, macht's kein Pläsier, ich hab mein Stichwort versäumt, gerade bei dir. mir, wo sind die Clowns? Wir brauchen die Clowns. Ach, die Clowns, die sind wir. Katja Epstein, das Original dieses Stückes stammt von Barbara Streisand, aber wir dachten, wir wollen den Thrill für euch Stück für Stück erhöhen. Und das klingt auch jetzt wieder und weiter Dalida, das Lied vom Clown. Das ist das Lied von einem Clown, der die Liebste verlor, der die Liebste verlor. Das ist das Lied von einem Clown. Abends im Rampenlicht sieht man sein Weinen nicht, weil er lacht, weil er lacht. Im bunten Domino macht er die Menschen froh, weil er lacht, weil er lacht. Spielt er die Konzertina, fühlt jeder seinen Schmerz, denn er spielt die Konzertina mit Gefühl und viel Herz. Ein seltsam Fluidum geht durch das Publikum, weil er lacht, weil er lacht. Und mit dem Schlussakkord wischt er zwei Tränen fort und er lacht, lacht, lacht. Er liebte sie über alles, mehr als sein Leben. Doch sie brach ihr Wort und lief ihm fort mit einem Millionär. Der hat ihr jeden Abend Rosen in die Manege geschickt. Sie wollte keinen Clown zum Mann. Spielt er die jeder seinen Schmerz, denn er spielt die Concertina mit Gefühl und viel Herz. Und mit dem Schlussakkord wischt er zwei Tränen fort und er lacht, lacht, lacht. Das war das Lied von einem Clown, der die Liebste verlor, der die Liebste verlor. Das war das Lied von einem Clown. Die Gruselclowns Fischer und Göbel im Marabu-Flashback. Mitte der 2010er Jahren entstand das Grusel-Horror-Clown-Phänomen in den USA. Das sind als gruselige Clowns verkleidete Personen, die versuchen, Passanten zu erschrecken. Mit einschüchternden Grimassen und Clownsgesichtern, die entstellt sind, durch Zuhilfenahme von Utensilien wie Kunstblut, Waffen, Kettensägen oder Werkzeugen, soll der Schreckeffekt verstärkt werden. Und jetzt erschreckendweise Jürgen Walter Clown sein. Selbst die Schminke verstand. Wer möchte nicht manchmal ein Clown sein? Möchte nicht geliebt sein? Clown sein, frag doch mal, wer von den Größen hätte nicht gern so große Schuhe? Wer denn möchte nicht sein Herz mal entblößen, schaut ernst den Lachenden zu? Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, dass es einmal nur geht. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Clown sein und mit den anderen leben, das ist, was ich an ihm rühm. Clown sein, wie andere klettern und schweben, freundlich auch ohne Kostüm. Da möchte ich manchmal ein Clown sein und möchte geliebt sein. Clown sein, eigene Schwächen erkennen und zeigen, dass es sie gibt. Clown sein, schützen und zärtlich benennen alles, was lebt, was man liebt. Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, das es einmal nur gibt. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Clown sein, ein Clown sein, ein Clown, Clown. Er moderierte schon auf Radio Marabu und taucht auch in unserer Gruselclown-Sendung auf, Jürgen Walter, Clown sein. Ein anderer Gruselclown jetzt, Frank Göbel präsentiert, Brecht hat recht. Die Maske des Bösen. An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk, Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack. Mitfühlend sehe ich die geschwollenen Stirnadern, andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein. In kompletter Maske nun Neumis Rockzirkus der Clown. Fischer und Göbel präsentieren den Radio Marabu Flashback. Und damit sind wir bei der Rubrik Kein Flashback ohne Bowie. Wir haben lange überlegt, welche von den vielen Gesichtern des David Bowie für uns so die gruseligste war, und wir haben uns auf den Thin White Duke geeinigt. Wenn man Bilder aus den 70er Jahren von David Bowie, Mitte der 70er Jahre, sieht und sieht ihn da so blass, dann staunt man, dass sein Leben doch bis zum Jahr 2016 gedauert hat. Und aus dieser Phase The Thin White Duke aus dem Album Young Americans, eine Beatles-Coverversion All Across the Universe. Hier ist David Bowie. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Duke All Across the Universe. Fischer und Göbel im Marabu-Flashback über Grusel und andere Clowns. Wir sind beide große Charlie Chaplin-Verehrer. Ja, und wir wollen mit dem großen Filmclown nun beenden. Hier ist die berühmteste Musik von Charlie Chaplin, seine erfolgreichste Musiker, war ja auch Musiker, die Titelmusik aus Rampenlicht.